Wir entführen euch jetzt in die Welt des Mittelalters. Das Urteil. So zieh ich des Morgens zum Richtplatz dahin, gelegt in schwere Ketten. Der Henker erwartet, ich kann ihn nicht sehen, des Augenlichts beraubet. Die Menge, sie tobt, sie schreit und sie lacht, mir wird heut der Chaos gemacht. Trete ich langsam vor das Schafott, die Augenbinde fällt. Der Henker grinst, das Beil in der Hand, wartet wohl auf Arbeit. Die letzten Stufen steig ich hinauf, das Schicksal nimmt nun seinen Lauf. Das Urteil ist vollzogen.